Lebens schönste Stunden fliehen vorüber wie im Tanz. Bald entflieht des Lebens bunte Szene und ihr Vorhang rollt herab. Aus ist unser Spiel, des Freundes Träne fließet schon auf unser Grab. Bald vielleicht mir weht wie Westwind leise eine stille Ahnung zu, endlich ich dieses Lebens Pilgerreise fliege in das Land der Ruhe. Freunde, will ich euch erscheinen und will Himmel auf euch wehen. Schenk auch du ein Tränchen mir und pflücke mir ein Veilchen Sie wird die schönste.